Erster, die Stadt ist jetzt sehr einsam. Früher waren hier viele Menschen. Jetzt muss die Stadt hart arbeiten. Zweiter, die Stadt weint in der Nacht. Sie hat viele Tränen im Gesicht. Niemand hilft ihr. Ihre Freunde sind jetzt ihre Feinde. Dritter, das Volk Juda ist weggegangen. Sie müssen schwer arbeiten. Sie finden keinen Ort zum Ausruhen. Die Feinde haben sie gefangen. Vierter, die Wege nach Zion sind leer. Niemand kommt mehr zu den Festen. Die Priester sind traurig. Alle Menschen leiden sehr. Fünfter, die Feinde sind jetzt stark. Gott hat das Volk bestraft. Sie haben viele Fehler gemacht. Die Kinder sind jetzt Gefangene. Sechster, die Stadt Zion hat alles Schöne verloren. Die Anführer haben keine Kraft mehr. Sie laufen vor den Feinden weg. Siebter, Jerusalem denkt an die alte Zeit. Damals war alles gut. Dann kamen die Feinde. Niemand hat der Stadt geholfen. Die Feinde lachen. Achter, Jerusalem hat viele Fehler gemacht. Jetzt ist die Stadt schmutzig. Die Leute mögen sie nicht mehr. Die Stadt weint sehr. Neunter, die Stadt war schlecht und dachte nicht nach. Jetzt ist sie tief gefallen. Niemand hilft ihr. Gott, sieh mein Leid. Zehnter, der Feind nahm alle Schätze weg. Fremde Leute gingen in den Tempel. Das war eigentlich verboten. Elfter, alle Menschen suchen nach Brot. Sie geben ihr Gold für Essen. Sie wollen nur überleben. Gott, sieh mich an. Zwölfter, schaut mich an, ihr Leute. Ich habe große Schmerzen. Gott hat mich bestraft. Er war sehr zornig auf mich. Dreizehnter, Gott schickte Feuer von oben. Er legte ein Netz für meine Füße. Ich bin jetzt allein und krank. Vierzehnter, meine Fehler sind wie eine schwere Last. Gott hat sie mir um den Hals gelegt. Ich habe keine Kraft mehr. Fünfzehnter, Gott hat meine starken Männer weggeschickt. Er hat meine jungen Leute besiegt. Er hat das Volk Juda kaputt gemacht. Sechzehnter, ich weine sehr viel. Meine Augen sind voll Tränen. Niemand hilft mir. Meine Kinder sind weg. Der Feind ist zu stark. Siebzehnter, Zion bittet um Hilfe. Aber niemand kommt. Gott hat Feinde gegen Jakob geschickt. Jerusalem ist jetzt allein. Achtzehnter, Gott hat recht. Ich habe nicht auf ihn gehört. Hört mir zu, alle Völker. Meine jungen Leute sind Gefangene. Neunzehnter, ich rief meine Freunde, aber sie logen. Die Priester starben vor Hunger. Sie suchten Essen in der Stadt. Zwanzigster, Gott, sieh meine Angst. Mein Herz tut weh. Ich war sehr stolz. Draußen sterben Kinder durch das Schwert. 21. Die Leute hören mein Weinen. Niemand hilft mir. Meine Feinde freuen sich über mein Unglück. Gott, bestrafe sie auch. 22. Sie, wie böse meine Feinde sind. Bestrafe sie für ihre Taten. Ich weine sehr viel. Mein Herz ist sehr krank.